the times they are changing. He was one of them. He was our idol. Bob was our hero. Not an idol, but we just heard his record. As I said, we listened to his album and it really gave us a buzz, and we played it constantly over and over and over again. I mean, I heard of Bob through John. He'd played the records to me, and it was just great. I think it was freewheeling. We love Bob Dylan. For the times they are changing. So when we met him, yeah, well, you know, by that time we'd heard much more of him and knew much more about him. It was a great honour to meet him. We had a crazy party the night we met. I thought I'd got the meaning to life that night. Well, there was two men in the room, and Bob's the well-known one. Al Aronowitz was there, who's a journalist, who's like a mate. That was the first time for me that I'd really smoked marijuana. And I laughed and I laughed and I laughed. It was fabulous. Nothing is real. Liebe Jungs und Mädchen, hier spricht euer Sir Frank, der Host von der Sendung Nothing is Real. Ihr seid also richtig auf der Welle hier. Heute geht es um Bob Dylan, wie er die Beatles coverte und sie ihn coverten und wie sie zusammenspielten und welchen Einfluss beide aufeinander hatten. Naja, zumindest aus den Songs sollte man das raushören. Jetzt werdet ihr also einige meiner Fundstücke aus meinem Dachboden hier herausgekramt hören. Fangen wir an mit einer relativ klaren Studioaufnahme von Abandoned Love von George Harrison. 75 hatte Bob Dylan den schon komponiert, aber erst 10 Jahre später selbst gesungen. Hier hört ihr George Harrison. By the clown inside of me, I thought that he was righteous, but he's vain. Oh, something's telling me I wore the ball and chain. My patron saint is a fighting with a ghost. He's always off somewhere when I need him most. Spanish moon is rising on the hill. My heart is telling me I love you still. I come back to the town from the flaming moon. I see you in the streets, I begin to swoon. I love to see you dressed before the moon. You let me left behind their eyes. For me, I can't cover what I am. Wherever the children go, I'll follow them. I'm watching the parade of liberty. For as long as I love you, I'm not free. How long must I suffer such a change, but my heart is telling me I love you, but Dass George und Bob Dylan gute Freunde waren, das ist bekannt. Auf der Webseite vom Radiokombinat seht ihr auch auf dem Foto der diesmonatigen Nothing is Real-Sendung die Freundschaft in Bild sozusagen. George Harrison hat besonders mit seinem eigenwilligen und immer wieder heraushörbaren Slide-Sound öfter Bob Dylan-Songs begleitet. Hier hört ihr mal eine gemeinsame Komposition. Und sehr deutlich Georgians Gitarre, If Not For You. Die Beatles, wie alle anderen Bands auch, haben sich immer erstmal im Studio warm gespielt mit irgendwelchen Klassikern. Bei den Beatles war es eben oft Bob Dylan. Und ich habe hier tatsächlich in meiner Raritätensammlung einige Songfetzen sozusagen gesammelt für euch. Ich spiele euch jetzt mal hintereinander vor. I Shall Be Released von George und John gesungen. Corinna Corinna von John Lennon. Und Blowin' in the Wind by Paul McCartney. '68 komponierte Bob Dylan I Don't Wanna Do It. Der wurde aber wenig beachtet, der Song. Erst 1984, durch die Version von George Harrison für den Film Porky's Revenge, kam der Film zu Ruhm. Der Song zu Ruhm. Hier also George Harrison mit I Don't Wanna Do It, und zwar ein Demo. Looking back upon my youth, the time I always knew the truth, I don't wanna do it. I don't wanna say goodbye. Go back in the yard and play. If I could only have another day, I don't wanna do it. I don't wanna make you cry. sit beside the track upon the hill and try to concentrate. Not all the places I don't want to be, you know, it's only that I couldn't wait. Come back into my arms again. This love of ours, you know, it has no end. I don't want to do it. I don't want to say goodbye. I don't wanna say goodbye. Sit beside the track upon the hill and try to concentrate on all the places I wanna go. You know it showed you that I couldn't wait. Come back into my arms again. This love of ours, you know it has no end. I don't wanna do it. I don't wanna say goodbye. I don't wanna do it. I don't wanna say goodbye. Tja, zu Ende. So ist das mit dem Demo. Plötzlich zu Ende. Der nächste Song, den ich euch vorspielen möchte, ist eigentlich auch ein Rehearsal, eine Übung für ein Konzert, aber da ist der Song nie gespielt worden oder nur in einer Vorstellung, und zwar auf dem Konzert vor Bangladesch. Und da gab es ja eine Nachmittags- und Abendsvorführung und nur bei einer haben sie diesen Song von Bob Dylan gespielt, der heißt Love Minus Zero, und ihr hört Ringo an dieser Klapper, wo so Schellen dran sind, und George an der Gitarre, und John ging's schlecht und Paul war auf dem Klo und wurde durch Leon Russell ersetzt, irgendwie so, ja, also, ja, live, Love Man is Zero. Like silence without ideals or violence. Doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice or fire. People carry roses, make promises by the hour. My love, she laughs like the flowers. Valentine's came by her. In the dime stores and bus stations, people talk over situations. Read books and repeat quotations, the conclusions on the wall. Some speak of the future. Success like failure, and if failure's no success at all. The cloak and dagger dangle, madams light the candle. In ceremonies of the horseman, even a pawn must hold a grudge. Doesn't bother, she knows not to argue or to judge. Thank you. bridge at midnight trembles. The country doctor rambles. Bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer. The night blows cold and rainy. My love sees like some raven at my window with a broken wing. Love minus zero. Liebe minus nichts, so heißt dieser Song, gecovert von Klaus Beyer, dem Berliner und deutschen fünften Beatle sozusagen, der alles in Deutsch macht. Dem müsste ich auch mal eine Sendung widmen, fällt mir ein. Liebe minus nichts, da kommt dann Trouble No More raus, würde ich mal sagen, bei dieser Gleichung. Trouble No More ist gerade ein Bootleg-Album von Bob Dylans christlicher Phase herausgebracht worden. Die wurde damals Ende der 70er Jahre nicht freundlich von dem Urfan Bob Dylans, nämlich John Lennon, aufgefasst und aufgenommen. Und John Lennon hatte einige kritische Songs in Richtung Bob Dylan komponiert dafür. Ihr hört jetzt mal einen dieser Songs und achtet mal auch auf die Intonation von Lennon, ja? Achso, wie heißt denn der? Der heißt Lord Can Take, nee, also danach dann, ja? Lord, take this makeup off of me. I said, Lordy, Lordy, Lordy, take this makeup off of me. It's bad enough on the beach, but it's worse in the sea. Because I'm knocking on heaven's door. Because I'm looking for my mom. I said, Mom, take these guns away from me. I said, Mom, take these guns away from me. I got so thin now, they're dragging me down on my knees. Oh yeah, man, do you, Mr. Jones, town? Now I've been here so long, forgot my name. I said, Lord, I've been here so long, I almost forgot my name. But as long as I keep touring, I always win the game. Fame, brain, shame, game, game. Well, thank you, Mr. Dither. Thank you, Mr. Dither. Lord, take this makeup off of me. Was für ein schöner Titel. Jetzt hört ihr mal umgekehrt die Version. Nicht die Version. Jetzt hört ihr mal umgekehrt, Bob Dylan singt was von den Beatles. Ihr wollt es nicht glauben, ich eigentlich auch nicht, aber es ist so geschehen. 1971 in New York City mit Al Cooper an der Gitarre und ganz hinten, ganz leise und unscheinbar George Harrison im Studio mit Bob Dylan. Covers Yesterday. Yesterday. All my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Some cellos on. Ja, unverkennbar. George Harrisons Gitarre und seine Studioaufnahme von 1971. Das klingt hier mit aus. Die Sendung klingt hiermit aus, mit diesem Song, komponiert von George Harrison und Bob Dylan, eingespielt eben von George Harrison. Nun wünsche ich euch noch einen schönen Ausklang und schaltet nächsten Monat wieder ein. Auf dann, euer Sir Frank. Thank you very much, ladies and gentlemen, and we'll meet you all again down the avenue.